Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter sag Eliasa, Aarons Sohn, er soll die Räucherpfanne nehmen. Er soll das Feuer weit wegwerfen. Dritter, diese Räucherpfannen gehören Gott. Die Männer sind tot. Macht aus den Pfannen dünne Platten. Bedeckt damit den Altar. Das ist ein Zeichen für die Israeliten. Vierter, Eliasa nahm die Räucherpfannen aus Kupfer. Die toten Männer hatten sie gebracht. Man machte daraus eine Decke für den Altar. Fünfter, das war ein Zeichen für Israel. Nur Aarons Familie darf Räucherwerk anzünden. Sonst sterben sie wie Korah und seine Gruppe. Jahwe hatte das Mose gesagt. Sechster, am nächsten Morgen murrten die Israeliten. Sie sagten zu Mose und Aaron, ihr habt Gottes Leute getötet. Siebter, das Volk versammelte sich gegen Mose und Aaron. Sie sahen zum Zelt. Eine Wolke bedeckte das Zelt. Jahwes Herrlichkeit erschien. Achter, Mose und Aaron gingen vor das Zelt. Neunter, Jahwe sprach zu Mose. Zehnter, geh weg von diesem Volk. Ich will sie schnell töten. Mose und Aaron fielen auf ihr Gesicht. Elfter, Mose sagte zu Aaron, nimm die Räucherpfanne. TU-Feuer vom Altar hinein. Lege Räucherwerk darauf. Geh schnell zum Volk. Mach sie rein. Jahwe ist zornig. Die Plage hat begonnen. Zwölfter, Aaron tat, was Mose sagte. Er lief schnell zum Volk. Die Plage war schon da. Er räucherte. So machte er das Volk rein. Dreizehnter, er stand zwischen den Toten und den Lebenden. Die Plage hörte auf. 1,4,1,4,700 Menschen starben durch die Plage. Das waren nicht die, die wegen Korah starben. 15. Aaron ging zurück zu Mose. Er stand vor dem Zelt. Die Plage war vorbei. 16. Jahwe sprach zu Mose. 17. Sprich mit den Israeliten. Jeder Stamm soll dir einen Stab geben. Das sind 12 Stäbe von den Fürsten. Schreib den Namen jedes Fürsten auf seinen Stab. 18. Schreib Aarons Namen auf den Stab von Levi. Ein Stab ist für den Anführer des Stammes. 19. Lege die Stäbe in das Zelt. Lege sie vor das Gesetz. Dort spreche ich mit dir. 20. Der Stab des Mannes, den ich wähle, wird blühen. Dann hören die Israeliten auf zu murren. Sie sollen mich nicht mehr stören. 21. Mose sagte das den Israeliten. Alle Fürsten gaben ihm einen Stab. Es waren 12 Stäbe. Aarons Stab war auch dabei. 22. Mose legte die Stäbe vor Jahwe in das Zelt. 23. Am nächsten Morgen ging Mose in das Zelt. Aarons Stab vom Stamm Levi hatte geblüht. Er hatte Knospen und Blüten. Er hatte auch reife Mandeln. 24. Mose brachte alle Stäbe zu den Israeliten. Sie sahen die Stäbe an. Jeder nahm seinen Stab. 25. Jahwe sagte zu Mose, lege Aarons Stab zurück vor das Gesetz. Er soll dort bleiben. Er ist ein Zeichen für die Leute, die nicht hören. Sie sollen nicht mehr murren. Sonst müssen sie sterben. 26. Mose tat, was Jahwe ihm sagte. 27. Die Israeliten sagten zu Mose, wir sterben. Wir sind alle verloren. 28. Wer zu Jahwes Zelt kommt, muss sterben. Werden wir alle sterben?